Kundgabennummer 187 vom 18.11.1937. Heilige Hallen, Segen der Arbeit für Geistwesen. So beginne in Gottes Namen. Alle sind hier, die dein Herz sucht. Du hast wieder gegen Versuchungen anzukämpfen. Das erschwert deine Aufnahme. Doch bleibe uns nur in Liebe verbunden. Dann wird dir auch geholfen werden, zu jeder Zeit. Versuche nun, uns zu folgen. Wir haben sorgsam vorbereitet, was du aufnehmen sollst und brauchen nur deine Aufmerksamkeit. In heiligen Hallen verweilen alle die, denen unsere Worte Segen gebracht haben. Dir wird ein Gleiches zuteil werden. Kämpfest du für deinen Heiland, denn seinen Streitern ist bereitet ein Leben in Herrlichkeit. Von des Heilands Liebe umstrahlt, begehren sie nur zu schauen das ewige Licht. Den Herrn und Schöpfer des Himmels und der Erde von Angesicht zu Angesicht. Es flehen dich unzählige Seelen an, ihnen zu helfen aus der Not, aus der Gewalt der bösen Mächte. Allen diesen ist der Weg noch so weit, bis sie dahin gelangen, wo ihnen die ewige Seligkeit beschieden ist. Dir ist die Möglichkeit geboten, durch rastlose Arbeit auf Erden auch eine große Zahl dieser Armen zu erlösen. Kannst du doch viele, viele Menschen darauf hinweisen, ebenfalls in Liebe für so viele Geistwesen zu wirken. Durch Gebet und frommes Wandeln auf Erden wird die Kraft aller Wesen immer größer. Es kann keiner von euch ermessen, wie wohltätig sich ein Lebenswandel in geistigem Streben auswirkt auf die ihn umgebenden Geistwesen. Wie so viele, die mit den noch auf Erden weilenden Wesen durch Gottes Weisheit verbunden sind, teilnehmen am Erdenleben dieser und in Hoffen und Bangen ersehen, dass sich alle zuwenden möchten dem göttlichen Vater. Ihr Wirken im Jenseits ist ja unausgesetzt die Sorge um diese Erdenkinder. Und ihr geistiges Streben im Jenseits gilt ja auch nur dem Seelenheil der ihnen anvertrauten Erdenkinder. Es ist oft ein schwerer Kampf um solche Seelen, und so du helfend eingreifen kannst, wo du deinen Geschwistern auf Erden vermitteln kannst, unsere Lehren, werden dir zahlreiche Wesen dies danken, und darum verfolgen sie dein Bemühen mit steter Sorge und Hoffnung. Oh, könntet ihr Menschen nur annähernd ermessen, wie viel Segen ihr geben könnt mit eurer Arbeit. Ihr würdet fortan nur dem Heiland dienen und aufgehen in Liebe für eure Mitmenschen. Und jederzeit würdet ihr nur dem Ziel zustreben, euch zu schaffen, die ewige Herrlichkeit. Amen.